Sehr verehrte Familie Bektasch, sehr verehrte solidarische Menschen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die zahlreiche Erscheinung. Ich möchte heute meine Rede für den Menschen widmen, der am 5. April 2012 auf brutalste Art ermordet wurde. Für diesen jungen Mann, der zum Schweigen gezwungen wurde. Für dich, Burak. Wir kannten uns leider nicht, doch du selbst, du sollst wissen, dass mit deinem Tod sehr viele Buraks geboren sind. Heute sind wir alle, die hier versammelt sind, Burak. Du sollst auch wissen, dass ich immer für deine Familie da sein werde, wenn sie mich brauchen. Am 5. April 2012 starb hier ein junger Mann und zwei seiner Freunde wurden schwer verletzt. Ein Unbekannter schoss auf diese jungen Menschen. Einen hat diese feige Tat das Leben genommen. Sein Name Burak Bektaş. Wir sind heute hier versammelt, um die Ermittlungsbehörden daran zu erinnern, dass der Täter von Burak Bektaş immer noch frei herumläuft und die Ermittler aufzufordern, in alle Richtungen zu ermitteln. Die NSU hat uns eins gelehrt: Wenn ein Mensch mit Migrationshintergrund in diesem Land stirbt oder ermordet wird, werden wir immer an einem rassistischen Motiv festhalten, bis uns das Gegenteil bewiesen ist. Wie gehen Opfer und Überlebende eigentlich mit ihren Geschichten um? Wir müssen uns hier und jeden Tag von Neuem bemühen, die Ängste, die wir mit uns tragen, zu übermitteln, um die Ketten des Schweigens von uns zu reißen. Trauer ist die reinste Form des Erinnerns. Wir trauern um die Toten, die keine Stimme haben, um uns von ihrem schwer nachfühlbaren Schrecken zu erzählen. Aber wir trauern auch um die Hinterbliebenen, die seit dem 5. April 2012 zum Weiterleben ohne den geliebten Sohn verurteilt wurden. Sie müssen mit einem schrecklichen Trauma leben. Mit dem Trauma, dass sie nicht und nichts unternehmen konnten, als ihr Sohn starb. Nichts kann sie davon befreien und wenig ist unternommen worden, um es ihnen erträglicher zu machen. Wir trauern um den Hass, der in unseren Seelen wuchert. Es ist gewiss ein berechtigter Hass, aber es zermürbt wie alle negativen Gefühle in erster Linie uns selbst. Wir trauern um die vergebenen Möglichkeiten des Lebens, aus solchen Ereignissen Konsequenzen zu ziehen. Das Leben geht weiter, als wäre nichts geschehen. Die Geschehnisse wiederholen sich überall in Deutschland, immer und immer wieder, und es sterben Menschen. 27. April 1995, Bergen-Belsen, die Worte des Präsidenten Roman Herzog: Wer es zulässt, dass anderen die Freiheit geraubt wird, der verliert am Ende die eigene Freiheit. Wer es zulässt, dass anderen die Würde genommen wird, der verliert am Ende die eigene Würde. Was für eine Schande, dass man heute noch diese Wörter einsetzen kann. Was für eine Schande, dass Rassismus immer noch in Deutschland aktuell ist. Herr Herzog, wer solche Taten begeht oder geschehen lässt, wird nicht in irgendeiner fernen Zukunft Freiheit und Würde verlieren, sondern hat schon längst auf Freiheit und Würde verzichtet. Wir werden niemals vergessen und nie vergeben. Wie geht es weiter mit der Geschichte? Von diesen unvorstellbaren Schmerzen und Kampf der Opfer und Überlebenden müssen wir den Nachgeborenen berichten. Wir müssen erkennen und akzeptieren, dass wir nicht mehr das sind, was wir mal waren, gesunde, freie Menschen. Es gibt keine Brücke über den Fluss vorher, nachher, so dass wir das Geschehene wieder rückgängig machen können. Wir dürfen kein gesundes Leben führen, zu dem wir angesetzt hatten. Wir können es nicht weiterleben, so sehr wir es uns auch wünschen. Denn wir wurden gezwungen, ein neues Leben anzufangen. Ein anderes, kein neues und dazu ein widersprüchliches Leben, das nicht mit der Geburt erwacht, sondern mit dem Tod anfängt. Unsere größte Sehnsucht ist, euch unsere Geschichten zu erzählen, davon zu berichten, was wir erlebt haben, welchen schmerzvollen Weg die Opfer und Überlebenden nach der Tat ausgesetzt sind, um so eure Solidarität zu bekommen, denn eure Solidarität ist unsere Freiheit und unsere Würde, damit so etwas nie wieder geschieht. Danke. Ich wollte noch Grüßworte von Osman Taschkopf geben. Oder von Flemann Taschkopf. Sehr gut. Das wäre jetzt nochmal eben verwechselt. Oder lass es. Soll ich lass kurz? Es, dann machen wir das. Ich mache einfach. Ich habe noch ein paar Grußworte von dem Bruder von Süleyman Taşköprü, der in der NSU ermordet wurde in Hamburg. Osman Taşköprü sagt: Herzliches Beileid von mir und ich wünsche denen, dass es sich irgendwann Gewissheit haben. Für die Familie wünsche ich alles Gute. Osman Taşköprü. Die Familie Taşköprü ist solidarisch mit allen Opfern und Überlebenden in Deutschland und ist gerne immer dabei, ist heute leider nicht hier, aber sie lassen grüßen. Danke. Achso. Az önce 1992 Mölln kundaklaması ve cinayetinde neresini, kuzenini ve kız kardeşini kaybeden, kendisi sağ kurtulabilen İbrahim Aslan'ı dinledik. Az önce yaptığı konuşmayı kısa ve öz bir şekilde vermeye çalışacağım. Bu yürüyüşü düzenleyenlere ve Burak ailesine beni davet ettikleri için teşekkür ederim. 5 Nisan 2012'de bir genç adam öldürüldü. Ben Burak'ı o zaman tanımıyordum ama bugün hepimiz Burak'ız. Burak öldürüldüğü zaman İki başka genç de ağır yaralandı. Biz bugün bu yürüyüşümüzde de soruşturmayı yapan, mahkemede sorumlu olan insanlara hatırlatmak istiyoruz. Burak'ın katili halen serbest dolaşmaktadır. NSU cinayetlerden çıkardığımız bir ders var. Bir cinayet eğer göçmenlere yönelik işleniyorsa ve nedeni belli olmuyorsa bunun arkasında bizim için tek geçerli neden ırkçılık olabilir. Cinayetlerden sonra tutumumuz ne olacak? Birincisi, sessizliğimizi aşmamız gerekecek. Öfkemiz ve üzüntümüz özellikle ölenlerin yakınları için söz konusudur. Yaşanan cinayetlerden sonra yakınlar özellikle bir travma geçirmektedirler. Bizim öfkemiz artmaktadır. Fakat her şeye rağmen yaşam devam ediyor ve cinayetler de maalesef durmadan devam ediyor. Cumhurbaşkanı Herzog'un bir konuşmasında şöyle bir söz geçmişti. Başkalarının özgürlüğünü yok eden kendi özgürlüğünü kaybeder. Başkalarının onurunu yok eden kendi onurunu yok eder. Evet, ırkçılık halen aktüel ve güncel. Hiçbir cinayeti unutmadık, affetmeyeceğiz. Peki biz bundan sonra ne yapacağız? Ardıllarımıza ne anlatacağız? Anlatacağımız çok şey var. Her şeyin eskisi gibi olmadığını bilincindeyiz. Çelişkilerle yeni yaşama devam edeceğiz. Yeni yaşamı kurmaya devam edeceğiz. Geçmişimizi, yaşadıklarımızı, acılarımızı anlatacağız. Ve dayanışmanın önemini, onurun önemini ön plana çıkaracağız. Ona vurgu yapacağız. Ki bir daha bu cinayetler yaşanmasın. Sağ olun. Wir kommen dann jetzt zum Abschluss dieser Demonstration. Dafür werde ich das Wort gleich nochmal an einer